Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Tja, manchmal ist es so und manchmal ist es andersrum. Ne? Meistens erzähle ich Ihnen ja was von dem, was ich weiß. Und heute ist es aber so, dass ich gezwungen bin, Ihnen was zu erzählen, was ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Da hat mir jemand eine E-Mail geschickt und hat mich gefragt, wie bestimmt man eigentlich die Entfernungen da draußen? Woher weiß man, wie weit die Sterne von uns entfernt sind zum Beispiel? Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Ich bin theoretischer Astrophysiker. Ich sitze am Schreibtisch und rechne, denke nach und habe mit den Bestimmungen von Entfernungen überhaupt nichts zu tun. Ich habe dafür meine Kollegen. Nicht? Also mich hat die Entfernungsbestimmung zu kosmischen Objekten nicht im Entferntesten interessiert. Aber nun macht man ja so eine Fernsehsendung und dann muss man ja auch was sagen. Also habe ich mich kundig gemacht. Was soll ich Ihnen sagen? Irre. Wir machen nicht nur eine Sendung darüber, wir werden mindestens zwei machen, denn die Bestimmung von Entfernungen im Universum ist so wichtig, dass ich mir, nachdem ich mich eingelesen habe, war ich so fasziniert davon, dass ich selber angefangen habe, Entfernungen zu bestimmen. Also das Thema heute ist, wie misst man Entfernungen im All? Das heißt, man will wissen, wie weit sind die Sterne, sind Galaxien von uns entfernt. Da draußen hat man ja nun kein Metermaß. Wie misst man Entfernung im All? Jetzt ist uns ja allen längst klar, dass die Entfernungsbestimmung zu kosmischen Objekten, und wenn wir nur im Planetensystem sind, eigentlich eine Zeitreise bedeutet. Warum? Nun, damit wir wissen, wie weit irgendwas von uns entfernt ist, müssen wir Informationen darüber bekommen, dass das Objekt überhaupt existiert. Wir kriegen die Information über die Existenz eines kosmischen Objektes durch das Licht, das er zu uns schickt. Jetzt könnte man sich, das sollte vielleicht mal jemand im Studio aufschreiben, als nächstes Thema mal überlegen, wie ist das Schicksal eines Photons? Also wenn so ein Lichtteilchen von irgendeinem anderen Stern zu uns kommt. Stellen Sie sich mal vor, kleiner Schwank. Sie stehen mit Ihrem Fernrohr irgendwo in der Nähe eines Baumes. Wäre zwar blöd, aber kann ja sein. Ne? Jetzt kommt so ein Photon Millionen, Abermillionen Kilometer hierher und will eigentlich auf Ihr Teleskop fallen und wird durch ein Blatt absorbiert. Ist dann doof in dem Moment, gibt Ihnen keine Information, aber das nur am Rande. Sollte man vielleicht mal machen, muss mal jemand mitschreiben. Wie ist das Schicksal eines Lichtteilchens, wenn es durchs Universum fliegt, über diese riesigen Distanzen? Dieses Lichtteilchen, was zu uns kommt, über diese riesigen Distanzen, vermittelt uns ein Bild aus der Vergangenheit. Wenn wir Entfernungen bestimmen, dann machen wir praktisch eine Zeitreise. Und zum Thema Vergangenheit hat sich ein großer deutscher Literat vor 60 Jahren, was ganz Wichtiges überlegt. Ich habe nämlich in letzter Zeit angefangen, Thomas Manns Trilogie zu lesen, Josef und seine Brüder. Und da gibt es ein Vorspiel namens Höllenfahrt. Und da schreibt er am Anfang, tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen. Denn da denn nun gerade geschieht es, dass je tiefer man schürft, so viel zum Thema Entfernung, ich bin ein bisschen weitsichtig. Je tiefer man schürft, je weiter hinab in die Unterwelt des Vergangenen man dringt und tastet, die Anfangsgründe des Menschlichen, seiner Geschichte, seiner Gesittung, sich als gänzlich unerlotbar erweisen und vor unserem Senkblei, zu welcher abenteuerlichen Zeitenlänge wir seine Schnur auch abspulen, immer wieder und weiter ins Bodenlose zurückweisen. Zutreffend aber heißt es hier wieder und weiter, denn mit unserer Forscherangelegenheit, treibt das Unerforschliche eine Art von foppendem Spiel. Es bietet ihr Scheinhalte und Wegesziele, hinter denen, wenn sie erreicht sind, neue Vergangenheitsstrecken sich auftun, wie es dem Küstengänger ergeht, der des Wanderns kein Ende findet, weil hinter jeder lehmigen Dünenkulisse, die er erstrebt, neue Weiten zu neuen Vorgebirgen vorwärts locken. Das heißt, je tiefer wir ins Universum schauen, je weiter wir sehen, je weiter Entfernungsbestimmungen es uns möglich machen, das Universum zu begucken, je weiter die Dünen sind, auf die wir kommen, und dahinter sehen wir wieder was Neues und wieder was Neues. Und deswegen müssen wir bei der Entfernungsbestimmung wirklich vorsichtig sein und hier ein Römisch 1 anhängen. Denn wir können eigentlich nur Entfernungen bestimmen, die zunächst einmal mit unserem Auge, die direkt in unserer Nähe sind, astronomisch gesprochen. Also, fangen wir mal an. Wie weit ist der Mond von uns entfernt? Nun, die alten Griechen. Die alten Griechen waren ja ziemlich clevere Leute. Da gab es einen Aristarch, der hat so um 300 bis 230 vor Christus gelebt. Der wusste schon, dass der Mond näher sein muss der Erde näher sein als die Sonne. Warum? Naja, wegen der Sonnenfinsternis. Denn der Mann hat schon erkannt, dass der Mond sich offensichtlich vor die Sonne schiebt. und dass der Mond uns sogar viel näher sein muss. Und er hatte sogar schon die Überlegung, dass die Erde sich zusammen mit dem Mond um die Sonne dreht. Nun, 100 Jahre später hat Hipparchos etwas erfahren, was ihn dazu veranlasst hat, zu überlegen. Hipparchos stellte nämlich fest, dass am 14. März des Jahres 190 vor Christus gab es in Griechenland eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Und er hörte ein paar Tage später, dass in Alexandria die gleiche, also Alexandria ist in Ägypten, die gleiche Sonnenfinsternis nur zu 4/5 zu erkennen war. Und da hat der Mann sich überlegt, die Tatsache, dass die Ägypter diesen Vorgang nur partiell gesehen haben, die Griechen aber voll, muss damit zusammenhängen, dass die Griechen diesen Vorgang unter einem anderen Blickwinkel angeguckt haben als die Ägypter. Tja, hat er sich überlegt, ja, wenn dieser Winkel also diesen Unterschied ausmacht, dann kann ich feststellen, wie groß der Abstand des Mondes von der Erde ist. Und er hat ungefähr geschätzt 60 Erddurchmesser. Ein bisschen zu viel, aber jetzt muss man noch wissen, woher konnte Hipparchos wissen, wie groß der Erddurchmesser ist oder der Erdradius ist. 100 Jahre vor ihm hatte ein Ägypter, auch ein Grieche, Eratosthenes, hatte in Ägypten von einer Geschichte gehört, die ihn ein bisschen verwirrt hat. Er hat nämlich gehört, dass am 21. Juni eines Jahres in Syene, in einer Stadt in Ägypten, Stäbe um 12 Uhr mittags keinen Schatten haben. Also, dass praktisch der Schatten dieser Stäbe und der Schatten von Tempelsäulen völlig verschwand. Außerdem hat er gehört, dass genau um diese Uhrzeit, also 12 Uhr mittags, am 21. Juni, die Sonne praktisch perfekt in einem Brunnen zu sehen war. Nun wusste er noch nicht genau, was es damit auf sich hat, aber er fing an zu überlegen, wann in Alexandria eigentlich, nämlich in der Stadt, in der er lebte, wann in Alexandria eigentlich mittags der Schatten verschwand und ob er überhaupt verschwand. Er stellte fest, in Alexandria um 12 Uhr mittags am 21. Juni verschwand der Schatten nicht. So, dann hat der Mann sich Folgendes überlegt. Wenn also in Syene der Schatten verschwindet und in Alexandria nicht, dann kann die Erde keine Scheibe sein. Warum? Nun, wenn es eine Scheibe wäre, dann würden entweder beide Orte zur gleichen Zeit den gleichen Schatten werfen, denn die Sonne ist ja sozusagen die Glühbirne, die paralleles Licht auf die Scheibe bringt, und alle Objekte auf dieser Scheibe würden den gleichen Schatten werfen. Der hat also herausgefunden, durch blankes Nachdenken, dass die Tatsache, dass in Syene um 12 Uhr mittags ein Schatten geworfen wird und in Alexandria nicht, die Erde keine Scheibe sein kann. Naja, wie das ausgegangen ist mit der Scheibe, wissen Sie ja alle. Da gab es ja noch eine ganze Weile Diskussionsstoff darüber, haben ja viele Leute geglaubt, sie wird tatsächlich eine Scheibe, weil man geglaubt hat, man wird am Rand. Naja, aber das ist ja nicht so wichtig. Nun, was ist als Nächstes passiert? Eratosthenes hat sich einen Läufer, und hat ihn gebeten, von Alexandria nach Syene zu latschen. Ne? Der sollte also mal genau messen, wie weit ist das voneinander entfernt. Und dann hat er gesagt, genau so war es, wirklich, doch. Wenn die beiden Orte auf einer Kugel sitzen, ja, und ich verfolge jetzt die Kugel, sozusagen die Streifen ins Innere dieser Kugel, ins Zentrum, und ich kenne den Abstand zwischen diesen beiden Punkten, ich kenne den Unterschied vor allen Dingen durch den Schatten, den ich in Alexandria messen kann, dann weiß ich, wie groß die ganze Kugel ist. Und daher, weil sich drei Griechen Gedanken gemacht haben, aus ganz elementaren, wirklich einfachen Überlegungen heraus, konnte man feststellen, wie groß die Erde ist. Hipparchos wusste also schon, wie weit der Mond entfernt ist, hat es ein bisschen überschätzt, ist ein bisschen zu weit gegangen, aber er wusste, wie groß die Erde ist, dass nämlich das eine Kugel ist mit 40.000 Kilometer Umfang, das wusste er, und er konnte dann ausrechnen, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Nun, das waren so die ersten Überlegungen, die die antiken Gelehrten angestellt haben über die Entfernungen zu den Himmelskörpern. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Man wollte ja ganz genau wissen, in welchem Himmel leben wir eigentlich. Ist der nun voller Götter oder was ist das da oben? Das heißt, das ist eine Urbewegung der Astronomen und auch der Astrologen natürlich gewesen, zu wissen, wie weit sind die eigentlich entfernt. Im Übrigen gab es da schon im Altertum dann schon die Idee, naja, wenn die so weit von uns entfernt sind, diese Dinge, dann werden sie ja wohl keinen großen Einfluss auf uns haben. Aber das zum Thema Astrologie schwamm drüber. Wie bestimmt man die Entfernung zur Sonne? Tja, das ist gar nicht so einfach. Das konnte man erst tun, seitdem Herr Kepler Johannes Kepler, festgestellt hat, wie die Bewegungen der Planeten um die Sonne herum sich verhalten. Kepler hatte ja nun Folgendes festgestellt. Kepler stellte fest, die Sonne ist offensichtlich so schwer, dass alle Planeten um sie herum sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen, und zwar abhängig davon, in welcher Entfernung sie von der Sonne sind. Und auf die Art und Weise, aus der Bewegung der anderen Planeten, konnte man auf die Sonne Masse schließen, das war das eine, und gleichzeitig auf die Entfernung der Erde zur Sonne. Man wusste also dann auf einmal, hey, die Erde ist 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Heute macht man das ganz anders. Heute jagt man einen Radarstrahl zu einem Planeten. Ja, dann kann man das auf Millimeter genau kann man jetzt feststellen, wie weit die Planeten von uns entfernt sind. Das müssen wir ja auch wissen. Schließlich haben wir inzwischen ja auch schon viele Raumsonden durchs Sonnensystem geschickt. Da wollen wir natürlich wissen, wie weit die Dinge von uns entfernt sind. Aber damit hat man jetzt nur einen winzigen Teil erreicht. Wir wissen heute ein bisschen was darüber, wie weit unser Sonnensystem von uns entfernt ist, wie die Teile des Sonnensystems von uns entfernt sind. Tja, wie misst man denn jetzt nur die Entfernung zu einem Stern? Und Sie sehen schon, denn der nächste Stern ist ja nur ein Teil des Universums, ein winziges bisschen, wie wir heute wissen. Nun, auch da benutzt man diese sogenannte Parallaxe, das, was der Hipparchos schon benutzt hat, dieser verschiedene Blickwinkel. Damals bei ihm war es einmal Griechenland, einmal Alexandria auf dem Mond. Die Astronomen heute benutzen einen viel größeren Maßstab, nämlich die Bewegung der Erde um die Sonne. Also einmal, sagen wir mal, im Frühlingspunkt, also 21. März und dann ein halbes Jahr später auf der anderen Seite der Umdrehung, also 21. September. Wenn man das nämlich tut, dann hat man zwei Sichtpunkte, wie man den Stern am Himmel unterschiedlich betrachtet. Und durch die winzige Verschiebung am Himmel stellt man fest, der Rest ist normale Trigonometrie, das ist die Sache mit dem Dreieck, ne, hier, stellt man fest, wie weit ein Stern ist. Nun hat man herausgefunden, als man das zum ersten Mal gemacht hat, dass die Sterne wahnsinnig weit von uns entfernt sind. Boah, der nächste Stern, 4 Lichtjahre. Boah, ja, woher wusste man Lichtjahre? Nur man hat erstmal was genommen, die höchste Geschwindigkeit, die man bis dahin gemessen hat, nämlich Lichtgeschwindigkeit. Und dann ist man gerade beim nächsten Stern angekommen. Mit dieser Methode, dass man einmal hier misst und einmal da misst, kommt man gerade mal in unsere unmittelbare Umgebung von vielleicht 1000 Lichtjahren. Wie aber will man messen, wie groß die Milchstraße ist? Oder wie weit Milchstraßen, andere Milchstraßen von uns entfernt sind? Wie will man messen, wie groß das Universum ist? Alles das wissen wir ja heute. Das heißt, die Entfernungsmessung ist heute zu einem zentralen Punkt der beobachtenden Astronomie geworden. Denn wenn wir wissen, wie groß das Universum ist, denken Sie dran, Entfernungen und Zeiten sind im Universum dasselbe, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Umso deutlicher wissen wir, umso besser wissen wir, wie groß das Universum ist und damit auch, wie alt es ist. Also, welche Teile des Universums wir heute beobachten können, wissen wir deswegen, weil wir die Entfernungen kennen. Und daher wissen wir auch, wie lange das Licht bis zu uns gebraucht hat. Und das verdanke ich nur diesem Zuschauer, der mit der Frage, wie misst man eigentlich Entfernungen im All, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich die ganze Zeit das völlig ignoriert habe. Herzlichen Dank.